Gott sei Dank, dass ich das hinter mir habe. Ja, aber jetzt, der kommt jeden Woche an unser Haus vorbei. Brigitte, ich muss Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Hi. Schön, dass du es uns erzählt hast. Alles Gute. Jo, tschüss. Tschüss. Ciao. In der Technik heute dann Andreas Hulford. Schönes langes Wochenende bis Montagnacht. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.